Und die letzte Frage hier bei dem ersten Abschnitt sagt, auf welchen Teil der Kirche bezieht sich vor allem dieser neunte Artikel des Glaubensbekenntnisses, bezieht sich vor allem auf die streitende Kirche, nämlich jene, in der wir uns jetzt befinden.